Also so durchtriebene Schikanen wie da habe ich noch nie erlebt in meinem Leben. So viel Lügerei und ja, die vergiften die einfach nur, ne, mit sämtlichen Psychopharmaka. Die benutzen die als chemischen Abfalleimer quasi. Ohne Sinn und Verstand und ohne konkreten Grund wird da raufdosiert, runterdosiert, weggelassen, was anderes genommen. Ach, zum Schlafen brauchst du auch noch was, damit deine Periode nicht kriegst, kriegst du auch noch was. Da sag ich, warum? Ist einfach so. Wo genau war sie denn gewesen? Bitte? Wo genau war sie denn gewesen? Die ist da immer noch. In Bettburg-Hau. Wo? Bettburg-Hau. Das ist hier Kreis Kleve. Kennen Sie das? Forensische Psychiatrie. Ja. Da ist sie durch einen richterlichen Beschluss, der natürlich auch nicht unterschrieben ist, eingewiesen worden. Erst in der Verhandlung wurde sie schon abgeführt mit einem Unterbringungsbefehl. Und dann wurde sie zu jeder Verhandlung von da dahin gebracht mit Handschellen. Und als dann die Verhandlungen fertig waren, und bei den Verhandlungen stand sie schon unter Psychopharmaka, dass die also an der Verhandlung überhaupt nicht teilnehmen konnte. Die saß einfach nur da. Die Verhandlungen konnten nur eine halbe Stunde gehen, weil sie sonst eingeschlafen wäre. Und danach haben sie dann gesagt, so, die muss erstmal dahin. So, und da hat man ihr sofort eröffnet durch das Personal, dass unter 9 Jahren braucht sie gar nicht zu denken, dass sie da überhaupt rauskommt. Das wäre einfach so. Da muss sie sich mit abfinden. Punkt Ende. Was hat sie denn gemacht? Da arbeiten wir auch drauf hin. Was hat sie denn gemacht? Körperverletzungsdelikte, aber nichts, wo jetzt irgendwie auch Schmerzensgeld geflossen wäre. Also wirklich Kleinigkeiten. Wo andere gar nichts kriegen. Also wenn meine Tochter wurde zusammengeschlagen, die musste genäht werden am Kinn von einem Mann, den habe ich angezeigt. Ja, da habe ich dann von der Staatsanwalt gekriegt, das interessiert die Öffentlichkeit nicht, tut uns leid. Obwohl vom Krankenhaus der Behandlungsbericht, das genäht werden musste und so weiter, dabei lag, nö, das war nicht schlimm genug. Wenn meine Tochter jemandem eine Ohrfeige gegeben hat, dann war das direkt schwere Körperverletzung. Und nie ohne Grund, man hat sie immer provoziert, ne? Mit mehreren Leuten auf die drauf und dann hat sie sich verteidigt, aber am Ende war sie doch trotzdem die Doofe. Also die ganze Geschichte fing an, meine Tochter wurde vergewaltigt mit 13 unter K.O.-Tropfen, ja, und da ging das ganze Spielchen los. Ist eine ganz traurige Geschichte und Hilfe haben wir von nirgendwo bekommen. Die hatte natürlich dann tierische Angstzustände, ja, dass sie noch nicht mal mehr in ihrem eigenen Bett alleine geschlafen hat, obwohl das Zimmer nur 5 Meter von mir entfernt ist, solche Angst hatte die. Dass ihr irgendetwas passieren könnte, wieder durch diese Leute. Den Typen wollte ich anzeigen, wegen Vergewaltigung. Die Anzeige haben die gar nicht erst aufgenommen. Das wäre doch Mumpitz. Da sollte ich doch mal aufpassen. Der könnte uns ja dann anzeigen. Ja, ich sag, das ist ja dann mein Risiko. Nehmen Sie einfach mal die Anzeige auf, das ist doch Ihr Job. Nee, das machen wir nicht. Ende. Wer war der Täter? Der Täter ist einer aus Ihrem Bekanntenkreis gewesen. Ja, der war damals schon 18. Die war 13, ihre Freundin auch, 14, 13 waren die und der hat Alkohol für die besorgt und hat ihr dann in eine Flasche Bier die Tropfen verabreicht, weil meine Tochter konnte sich natürlich erst an gar nichts erinnern. Sie war nur richtig verstört, ich wusste überhaupt nicht, was los war. Die hat ab dem Tag nicht mehr geschlafen, rannte Tag und Nacht durch die Gegend, hat sich nur noch gewaschen und hat irgendwelche Sachen gemurmelt und irgendwann hat sie dann mal gesagt, so nach einer Woche, zwei, ich muss mir die Wichse abwaschen. Und dann ist bei mir direkt der Groschen gefallen. Da wusste ich, da muss was passiert sein, weil ab dem Tag hat sie nur noch komplett in Jogginganzug gebadet, eine Wolldecke vor die Fenster gehängt, ja, und solche Geschichten. Also da hat weder irgendein Jugendamt interessiert, wo ich Hilfe wollte, Psychologe. Dabei war ganz eindeutig, dass sie posttraumatisiert ist, dass ihr was Schlimmes passiert ist. Ich nehme Sie mal die Tabletten. Ja, und ich war völlig überfordert. Ich hatte mit sowas eigentlich vorher noch nie was zu tun. Ich musste da erstmal in die Situation reinwachsen. Also ich wusste erst gar nicht, was überhaupt auf mich zukam. Und habe ihr dann die Tabletten gegeben und habe gedacht, nee, das kann das nicht sein. Die liegt wie eine Leiche sabbernd auf der Couch. Für ein 13-, 14-jähriges Mädchen kann das nicht die Zukunft sein. Ne? Das kann die Lösung nicht sein. Ja, und dann habe ich gekämpft und dann haben sie einfach immer nur von einer Psychiatrie in die nächste und in die nächste und in die nächste. Und immer nur mit Psychopharmaka vollgeballert. Die hatte dann 30 Kilo zugenommen dadurch und dann wieder raus. Und also das ist über Jahre so gegangen. Ja, über Jahre. Ich habe gesagt, gibt es keine Hilfeeinrichtung für Mädchen, denen sowas passiert ist, dass sie da psychologisch betreut werden, dass sie darüber sprechen können, dass man dieses Trauma auflöst, dass sie lernt, das anzunehmen und dass sie nicht schuld war oder wie auch immer, welche Probleme sie auch immer dann quält. Nee, das gibt's nicht. Und wenn du was gefunden hast, ein Jahr Wartezeit Minimum. Und dann, nee, ihre Tochter, komm, nee. Dann hat die, ich habe ein Gutachten liegen, da ist sie psychotisch, da ist sie schizophren, da ist sie dann nur, hat, ist nur ein mini-pädagogisches Problem. Also damit, wenn ich nicht wüsste, dass der Name meiner Tochter drüber steht, würde ich jetzt, es handelt sich um eine andere Person. Also sie haben alles aufgefahren, was sie auffahren konnten. Ne? So, und am Ende vom Lied, ab in die Forensik. So, und da kriege ich sie irgendwie nicht raus. Da wird die jeden Tag schikaniert. Die muss Scheiße von anderen Patienten wegwischen. Wenn sie das nicht macht, wird ihr mit der Einzelzelle gedroht. Sie muss die Medikamente nehmen, sonst wird mit der Einzelzelle gedroht. Sie darf nicht einkaufen gehen, wenn die keine Lust dazu haben. Die sagen so Sprüche zu ihr immer, wenn wir sagen, du drehst dich rechts, dann drehst du dich rechts. Wenn wir sagen, du drehst dich links, dann drehst du dich links. Deine Mutter soll aufhören, hier Beschwerden zu schreiben. Das bringt sowieso nichts. Und du wirst das ausbaden. Und solche Geschichten. Also ich könnte jetzt stundenlang mit Ihnen jetzt darüber reden, aber... Ja, die Zeit habe ich ja. Bitte? Ja, die Zeit habe ich ja. Die Zeit haben Sie, ja, glaube ich. Aber ich kann mich selber nicht mehr hören, weil ich immer in den ganzen Jahren so viele Menschen kennengelernt habe, die mir alle erzählt haben, oh, ich kann dir helfen und ja klar und so, da ist der richtige Weg. Und es war alles nur blödes Gequatsche und im Endeffekt hat überhaupt keiner mir geholfen. Ich stehe also von Anfang an bis Ende, bis heute, bis zum heutigen Tag alleine da. Was ist denn noch alles in der Forensik passiert? Ach, kann ich Ihnen alles gar nicht erzählen. Also das ist, ich habe mir dann hinterher schon so ein Büchlein angelegt. Ich muss mal gucken, wo ich das jetzt hingetan habe. Also das hat eine Vorgeschichte auch. Also ich denke mal, dass Sie meine Tochter dann einfach dahin verfrachtet haben, ja, den Paragraph 63 verabreicht haben, wo eigentlich der 64er hätte greifen müssen, weil sie unter Drogeneinfluss stand, ja. Weil, um überhaupt mit ihrem Leben klarzukommen, hat sie dann angefangen zu kiffen und dann hat sie dann auch härtere Drogen genommen, hier diese Tabletten da oder Speed oder wie man das nennt, ne. Und das konnte sie natürlich gar nicht vertragen. Also da sind zum Beispiel Sachen hier... Ach so, beim Abendbrot. Also ich habe ihr Salat, frischen Salat, Tomaten und solche Sachen mitgebracht. Dann wollte sie sich abends einen kleinen Salat machen und dann dabei vom Tisch ein Stück Brot nehmen. Und da sagte man ihr, nein, du kriegst kein Brot. Und dann sagte sie, wieso nicht? Ja, du machst ja deinen eigenen Salat, du brauchst ja kein Brot. Du bekommst nur 2 Flaschen Wasser am Tag, mehr ist nicht drin. Und die 2 werden jedes Mal dokumentiert. Ja, auch bei 35 Grad, als es so heiß war, mehr als 2 Flaschen darf sie nicht trinken. Ist kein Geld für da. Ja. Was für Wasser meinen Sie? Mineralwasser? Ja, Flaschenwasser so zum Trinken, ne? Die sind ja da, können die Patienten sich ja nehmen, wie im Krankenhaus, ne? Und da ist er bei 2 limitiert, aber nur bei meiner Tochter, also bei den anderen nicht. Man droht ihr mit einer Einzelhaft, wenn sie die Giftstoffe nicht runterschluckt? Ja, natürlich, habe ich auch gesagt, da ist Zwangsmedikation das verboten. Wissen Sie, ich bin ja aufgeklärt. 2010 habe ich meine Personenstandserklärung abgegeben und habe gesagt, ich trete aus der BRD aus. Ja? Und weil ich einfach mit diesen ganzen Menschenrechtsverletzungen hier nichts zu tun haben möchte und mich auch nicht damit identifizieren kann. So, und das reicht man natürlich beim Amtsgericht, bei der Einwohnermeldeamt, Finanzamt, bei den ganzen Ämtern und bei den Botschaften ein. Ja? So, und das ich denen natürlich vor. Und dann wussten die ja, dass ich ein bisschen anders ticke als die anderen Leute hier, die sie einfach so über den Leisten ziehen können, die nichts sagen, die Angst haben. Und ich denke mal, da wollten sie erstmal ein Exempel statuieren, ja. Und das machen sie auch fleißig weiter. Ich weiß nicht, ob das ihr Thema ist, ob sie sich da ein bisschen auskennen. Ja, sicher. BRD-Firma, bla bla bla, kennt man ja mittlerweile, kann man ja überall lesen, ne? Ist ja, ja alles voll davon. Alles bekannt. Genau, ich hab da alles durch, ich war im ZDB... separat europäischer Staatsbürger im Deutsches Amt für Menschenrechte. Dann hier sogar habe ich mal durchlaufen, Deutsche Reich mit Ebel, Schittke und so weiter und habe gedacht, was sind das alles für Bekloppte. Die Verbindung ist schlecht. Haben Sie ein schnurloses Telefon? Bitte? Haben Sie ein schnurloses Telefon? Ja. Verbindung ist schlecht. Ah, okay, aber ich sitze nur auf der Stelle. Dann müssten Sie vielleicht ist ein Plusnetz. Besser ja? In das Telefon reinsprechen. Ja, ich spreche in das Telefon rein. Hören Sie mich jetzt besser? Kennen Sie einen Herrn Herrlein? Ich habe auch manchmal abgehackt. Ja, das stimmt, haben Sie recht. Kennen Sie einen Mike Herrlein? Mike Herrlein, nein. Er kümmert sich um solche Forensikfälle. Ja. Ist das ein Rechtsanwalt oder? Arbeitet so ähnlich wie einer. Ja. natürlich toll. Also ich habe jetzt zuletzt habe ich einen Strafantrag und Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Kleve eingereicht. Und habe natürlich alle von Anfang an, die mit dem Fall zu tun hatten, jeder Richter, jeder Staatsanwalt, jeder Rechtsanwalt, Betreuer, Jugendamt, dann die ganze Klinik mit Klinikleitung, weil ich habe da mir die Finger wund geschrieben, entweder habe ich überhaupt keine Antwort gekriegt oder nur eine blöde Antwort, die eigentlich auch wie keine aussieht. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt habe ich die Nase voll, die muss man anzeigen, das ist Hochverrat und ich versuche mein Kind einfach zu ermorden, ja, das ist alles, schrittweise. Die wiegt jetzt 100 Kilo, ja, ist mit 55 reingekommen. Das finden die völlig normal. Die kann die Tabletten nicht vertragen, man kann die Nebenwirkungen sehen, sie zittert, sie hat Kopfschmerzen, die muss ich übergeben. Das sind also nicht Nebenwirkungen, das sind die alleinigen Wirkungen. Also Hauptwirkungen. Ja, ganz genau. Oder so kommt es auch nennen, haben sie recht. Ja, und da habe ich die darauf hingewiesen, Blickkrämpfe und so weiter. So, dann habe ich sie so weit gekriegt, dass sie Melnorin ausgeschlichen haben und nur noch dieses Cyathyl-Z. Und dann habe ich dann aufgebracht, dass sie Cyathyl-Z auch ausschleichen, langsam. Dann haben sie auch zweimal runterdosiert. Meine Tochter ging es viel, viel besser. Die hatte einen klaren Kopf, mit der konnte sich unterhalten. Die konnte sich auch an Sachen erinnern, die wir mal vor 2 Wochen besprochen haben. Das ist nicht möglich, wenn die so zugeballert wird. Da weiß sie teilweise nicht, was wir vor einer Minute gesprochen haben. Ja? Ich kann teilweise nur 5 Minuten mit ihr telefonieren, dann sagt die Mama, ich gehe schlafen. Die schläft nur und das ist genau das, was die wollen, ne? Dass sie die Klappe hält, dass sie schläft. Dann geht sie nicht auf die Nerven. Die kommt in das Büro rein, will sich ihre Medikamente abholen. Da sagt sie, schreit die an, du gehst mir so auf den Sack, du gehst jedem auf den Sack, du gehst sogar den Patienten auf den Sack. So, pass mal besser auf, wir haben ja noch ein Zimmer frei, du weißt ja, was ich meine. Da meint sie diese Einzelzelle wieder mit, ne? Also ist egal, was sie macht immer alles falsch. Man hat ihr vom ersten Tag an auch gesagt, hör mal, keine Fortschritte, du bist immer noch bei Punkt Null. Und sag deiner Mutter mal, die kann sich das alles sparen. Besser, die lässt das mal so, die kann sowieso nichts erreichen. Wir haben hier die Macht, so. Also mir ist schlecht, ich kann, manche Tage kann ich keinen klaren Gedanken fassen, da könnte ich nur heulen den ganzen Tag. Weil man dem so machtlos gegenübersteht. Man muss mit ansehen, wie sein Kind Schritt für Schritt den Tod auf Raten erhält. Wissen, was ich meine? Ja, ich kenne solche Fälle, mehrere. Sie kennen auch meine Webseite. Ich habe jetzt nur hier diese Seite, wo die Fälle so aufgelistet sind, habe ich nur mal so gescrollt, aber den einen Tag, also war es gestern, glaube ich, habe ich mir ein Gespräch angehört mit einer Dame, die hatte auch ihre Handynummer ihnen gegeben. Bei der ging es immer hier im Bodensee, die Ecke, auch forensische Psychiatrie, aber auch irgendwie mit Altenheim, da engagiert sie sich. Unentgeltlich auch für die Leute und versucht, die da rauszukriegen. Die wurde selber auch von der Polizei einfach in die forensische Psychiatrie gebracht, also ja, für 11 Tage. Ich kenne den Fall. Erinnern Sie sich dran? Ja. Und die wurde rausgeholt durch einen Mike Herrlein, sagt sie jedenfalls. Telefon 0361. Wo, einen Moment. 0361, ja. 341. 341. 90. 90. 498. 498? Ja, und der meint, er könne intensiv helfen. Ja, da muss man, glaube ich, ein paar Tricks drauf haben oder irgendwelche Gesetzestexte. Keine Ahnung. Also ich habe jetzt alles versucht. Wir haben von der Staatsanwaltschaft jetzt noch keinen Bescheid. Gibt es denn irgendein Gutachten? 1000 Gutachten, die natürlich nur alle dasselbe erzählen oder wirres Zeug. Also in einem ist sie psychotisch. In dem nächsten war sie dann schizophren. Affektive Schizophrenie. In dem anderen hatte sie nur ein leichtes pädagogisches Problem. Ja, also, habe ich auch gesagt, also sie müssen sich jetzt immer einigen, ne? Also jeder schreibt da einfach rein, worauf er Bock hat. Ist doch klar, die haben die Minuten gesehen und schreiben dann einen 30 Seiten Gutachten. Wie kann man sowas? Da weiß ich doch nichts über diesen Menschen. Die leben aber davon, von der Falschbegutachtung. Ja, natürlich. Deshalb, also diese Gutachten, die habe ich auch direkt hier in die äußerste Ecke meines Schranks gepfeffert, weil ich gesagt habe, ey, vergiss es einfach, hat keinen Sinn. Nur Gerüchte und so, die machen sich das ja leicht. Wenn der sagt so und so, dann ist gut. Waren Sie dort in der Forensik drin? Ja, ich gehe die ja immer besuchen regelmäßig und telefoniere fast täglich mit ihr, um auch zu dokumentieren, wie sie jeden Tag drauf ist und was auch passiert, dass sie mir das erzählen kann. Wie geht's den anderen Leuten darin? Genauso. Die rennen da alle lethargisch durch die Gegend, da passiert doch gar nichts. Ne? Die erzählen da einen von Therapie. Musiktherapie zum Beispiel, ja, dann sitzt sie da in so einem Raum und kann unserem Computer YouTube sich anhören. Das ist die Musiktherapie. Ja, eine halbe Stunde kann sie dann YouTube ihre Musik hören, die sie möchte. Wenn Frühsport ist, dann laufen die im Kreis 5 Minuten, ja, hinten auf dem umzäunten Hof. Das war der Frühsport. So, und wenn die Ausgang haben wollen in den Garten, da müssen die Frauen natürlich Lust haben. Wenn die keine Lust haben, dann kann das schon mal vorkommen, dass die 3-4 Tage gar nicht rauskommen. Ja, ist ganz normal da. Die haben da kein Recht drauf. Und die müssen auch einen Antrag stellen, um in diesen eingezäunten Garten mit einem Zaun über 8 Meter, mit Stacheldraht oben noch, müssen einen Antrag stellen, und das ist dann schon wie eine kleine Lockerung, dass sie alleine in den Garten dürfen. Können Sie sich das vorstellen? Ja, sicher. Da hat meine Tochter Lockerung beantragt, 1:1 Ausgang mit Betreuern. Ist ja lang genug jetzt da. Bis die Ausrede war, nee, das geht nicht. Also bei dir besteht Fluchtgefahr. Dann sage ich, dann würde ich doch jetzt mal gerne diesen Ansatz hier konkret von Ihnen erläutert wissen. Weshalb besteht bei meiner Tochter Fluchtgefahr? Hat sie schon mal versucht? Ist sie schon mal geflüchtet? Hat sie irgendwas in der Form schon? Nein. Ja, also sage ich, dann ist das doch ihr Hingespinst, was Sie erzählen. Ja? Die hat sich die Hand geklemmt, musste ins Krankenhaus zum Röntgen mit Hand und Fuß fesseln. Ach, meine Tochter. Das ist normal, dass man mit Fußfesseln geht. Die kam sich sowas von bescheuert vor. Weil das ist ein ganz normales Krankenhaus gewesen und die wird da angefahren wie ein Schwerverbrecher. Und da sagen die, nee, nur bei dir. Weil bei dir ist ja Fluchtgefahr. Ich habe zu denen gesagt, ich sage, passen Sie auf, ich möchte gerne, dass meine Tochter das Medikament in Tablettenform bekommt. Warum? Ich sage, weil sie dann einfach nicht die Möglichkeit haben, mal eben hier ein Tröpfchen Diazepam oder jemand ein Tröpfchen Raldon mit dazu zu mischen. Was, den Verdacht, den nehme ich einfach mal. Ich sage, und für sie kann es ja egal sein, hauptsache sie nimmt ihre Medikamente, ob es jetzt Tablette oder Saft ist, für sie ist es unerheblich. Nee, das können wir nicht machen. Ich sage, warum denn nicht? Ja, nee, also die nimmt sie ja dann nicht. Ach so, sage ich, weil sie es schon ausprobiert haben. Nee, aber das können wir uns denken. Ich sage, wo sind wir denn hier? Die hat noch nie in ihrem Leben von ihnen Tabletten bekommen. Sie haben also überhaupt keinen Grund, im Vorfeld schon zu sagen, dass es so oder so läuft. Das haben sie auszuprobieren. Wissen Sie, was ich meine? Ja, aber diese Dinger sind ja keine Medikamente. Es ist was anderes. Ja, man hat, ich sage Ihnen das einfach nur, natürlich. Vor 60 aber Jahren hatte man auch damit gearbeitet. Das Ziel, was Sie verfolgen, ist einfach Tabletten. Da kann man sehen, aha, ich habe meine Tablette mit so und so viel Milligramm. Da kann man nichts beimischen. So, aber in die Becherchen, ja, da kann man mal eben schon trotzdem hiervon und davon, weil manche Tage kann die überhaupt nicht aus dem Bett raus. Ja, weil die so high ist. Und dann kriegt sie aber Strafen dafür, weil sie dann nicht an der Morgenrunde teilnimmt. Da habe ich auch mal zu ihr gesagt, ich sage, nehmen Sie sich doch mal so ein Becherchen. Ich sage, und dann will ich mal sehen, dass Sie um 6 Uhr hier fit auf der Matte stehen. Das möchte ich erleben. Ja, das tut ja hier nichts zur Sache. Nee, ich sage, natürlich, Sie sind ja was ganz anderes. Sie erwarten hier was von den Leuten, was eigentlich gar nicht machbar ist. Ja, die quälen sich hier durch den Tag. Die haben hier keinerlei Beschäftigung. Sie sitzen in ihrem Büro und spielen solitär auf dem Computer, ja, und andere Leute, zwei haben versucht, sich schon das Leben zu nehmen, die anderen, die eine hat AIDS, die andere hat Hepatitis C, die eine schmiert alles mit Blut aus der Toilette voll und die Hepatitis-Kranke deckt den Tisch für alle anderen. Ich sage, meinen Sie nicht, das ist ein bisschen gefährlich? Nee, ich sage, das sind ja auch keine Menschen für die, sind ja, ist Abfall. Deshalb ist es die AIDS kriegen oder Hepatitis C, da juckt doch keinen da. Haben Sie noch eine bessere Verbindung, anderes Telefon? Da habe ich aber keine Flatrate. Können Sie mich darüber dann zurück? Haben Sie eine Flat? Ja. Festnetz? Ja, hallo. Da bin ich. Und ist besser? Wenig. Ja, vielleicht, oh, sind die, nicht so. Vielleicht sind dann die Aussetzer ja. Weg. Wir sind hier in Gladbach. Hier mal keine gute Verbindung anscheinend. Ja, es liegt meistens am Telefon. Ja, das ist auch hier. Normalerweise, ich kann von dem Telefon auch gar nicht anrufen. Er geht immer aus, sobald ich auf grün drücke. Aber wenn ich angerufen werde, hält es immer ganz gut durch. Ich hoffe, also wenn Sie weg sein sollten, ja, dann hat mein Telefon hier schlapp gemacht. Also dann habe ich nicht aufgelegt, ne? Ich sag's nur. Wie viele Jahre ist sie da drin? Die ist jetzt, ja, im April letzten Jahres ist sie reingekommen. Also 1,5 Jahre circa. Mhm. Keinerlei Vergünstigung oder irgendwas, im Gegenteil. Also. Was genau hat sie denn getan? Ja, die Anklagen, das waren ganz viele, von vielen Jahren haben sie alles zusammengeschmissen, Körperverletzungen, Diebstahl, Zigaretten geklaut und solche Sachen. Die ist natürlich dann in die richtigen Kreise auch reingeraten, ne? Ja, wie so Straßenkids, weil ich die auch ständig einfangen musste draußen und so. Also deshalb brauchte ich ja auch Hilfe, ne? Man hätte dem Kind helfen können, weil die konnte das einfach nicht verarbeiten, was ihr passiert ist. Heute verdrängt es weiterhin, ne? Und durch die Drogen, die sie da bekommt, fällt es ihr natürlich auch leicht. Also im Moment, wenn ich sie mir anschaue, wenn wir das High-Sein mal beiseite lassen, ist sie wirklich gut drauf, muss ich sagen. Und sie hat viel nachgedacht über sich und was sie gemacht hat und sagt immer, Mama, du hast mir das immer angedroht, dass das Ende sein wird, wenn ich so weitermache. Sagt sie, und ich habe dir nicht geglaubt, sagt sie, ich bin hier in der Endstation, mein Leben ist vorbei. Sagt sie, ich würde das nie mehr wieder machen. Sagt sie, wenn du mich hier rausholen kannst, dann bleibe ich immer bei dir zu Hause. Ne? Ich könnte schon wieder heulen. Mann, die ist so lieb eigentlich, das ist so ein lieber Mensch, die war immer, ja, so labil, das ist immer so eine gewesen, die war nur auf der Suche nach Freundschaften und war dann so Mitläufer und ist immer miteinander mitgerannt, ne, so treu doof. Mhm. Und ich glaube, das hat die auch bis heute nicht abgelegt. Die glaubt eben noch an das Gute im Menschen, ne, die meint immer, alle Menschen sind ehrlich. Mhm. Kann ich ihr auch nicht abgewöhnen. Ist ja auch eine schöne Eigenschaft. Sie kann doch, kann doch die Tabletteneinnahme verweigern. Ja, das schon seit Monaten. Ich habe erst mit der Psychologin immer darüber gesprochen, dann mit der Bezugsbetreuerin, also richtig alte Hexe, bin da kein Stück weitergekommen. Die haben sich auch bei mir, die haben ein Telefon einfach aufgelegt. Ich rufe da an, da melden die sich einfach mit, ja. Da sage ich, ja, wer ist da bitte? Ja, wer ist denn da? Ja, ich sag, hier ist Jens, ich hätte gerne meine Tochter gesprochen, aber ich hätte gerne erstmal gewusst, mit wem ich hier spreche. Ja, das geht sie gar nichts an. Doch, ich sag, ich rufe ja nicht bei Ihnen zu Hause an, das ist ja Ihre Arbeitsstelle. Ich glaube schon, dass Sie sich ausweisen müssen. Aufgelegt. Punkt, Ende. Mhm. So, also die sind sich sowas von sicher, dass denen absolut nichts passieren kann. Die sind unantastbar. Es hat wohl auch noch nie jemand versucht. So kommt's mir vor. Es gibt Leute, die haben aber vor Gericht gewonnen. Ja, ich weiß nicht womit, was sie anbringen. Keine Ahnung. Weil auf der Station sitzen überwiegend, und das ist wirklich 95%, Mörderinnen, ja, die ihren Mann erstochen haben, mit der Axt erschlagen haben. Die eine hat ihr Kind aus dem Fenster geschmissen. Die eine hat ihrem Mann die Ohren abgeschnitten. Also wirklich solche Fälle. Und meine Tochter, die ist 21 jetzt da geworden im August, ja, sitzt mit solchen Menschen unter einem Dach, ja, die vielleicht wirkliche Probleme haben, aber ich finde, keiner hat das verdient, da zu sitzen. Niemand. Niemand auf der Welt. Aber die Relation, die Verhältnismäßigkeit stimmt da einfach nicht. Und die ist jetzt über anderthalb Jahre da, das wäre genug an Strafe. Meine Tochter sagt, oh, sagt sie, Mama, ich wäre lieber in den Knast gegangen. Da wäre ich jetzt schon draußen. Ja, und ich müsste die Tabletten nicht fressen hier. Ja, das ist aber nicht, der Gesundung ist dann nicht der Zweck und Strafe auch nicht, sondern geschäftsmäßige Behandlung. Ganz genau, das ist nur Behandlung. Pharmaindustrie Kohle machen. Das weiß ich. Aber das kann man mit kaum einem, also wir waren gestern in der Klinik, ich habe hier so einen, ja, der nennt sich Rechtsanwalt, ist aber in der BRD nicht zugelassen, kennt sich aber hier gut aus mit Völkerrecht, mit dem Bundesrecht. Wie heißt der? Und mit unserer ganzen Schiene. Wie heißt der? Bitte? Wie heißt der? F.K. Schlie. Kenn ich nicht. Fritz Schlie. Der war beim ZDB als Richter bestellt, wurde dann von der BRD angeklagt wegen Amtsanmaßung und die Klage wurde fallen gelassen. Hat er gewonnen, weil er sagt, also wenn ich kein Richter bin, ja, dann sind Sie auch keiner. Wo ist Ihre Legitimation laut Artikel 101 Grundgesetz? Sie sind kein staatlicher Richter. Wo ist Ihre Erlaubnis, als Richter zu fungieren von den Alliierten? Steht in AHK-Gesetzen, Kontrollratsgesetz 35, überall nachlesbar. Ist ja kein Geheimnis. Mhm. Na, wer hier illegal ist, dann wissen wir beide, hat er gesagt. Ja, und der wurde freigesprochen. Also solche Geschichten, ne, und so, und wir haben natürlich nicht hier auf Völkerrecht, wir haben die Menschenrechte mit reingenommen, was da passiert, wogegen die verstoßen, MLK-Konvention und so weiter. Dann natürlich auch die kriminellen Machenschaften von denen hier, ne? Und dieses ganze Unmenschliche und ich weiß gar nicht, also da sind ganz viele Seiten und sind ganz viele Angeklagte. Wie gesagt, da habe ich noch gar keinen Bescheid, aber ich gehe davon aus, dass das abgeschmettert wird. Unsere Staatsanwälte unterstehen dem Justizminister, der gibt Anweisungen, immer alles in der Art, sofort weg damit. Ne? Wie heißt der Justizminister? Bei uns ist das der Kutschaty. Nordrhein-Westfalen? Ja. Kenne ich. Ja, den habe ich mal angeschrieben, persönlich. Ja, ist doch gut. Ich habe ihn darauf hingewiesen, dass die Richter hier Grundrechteverletzung und so weiter, Artikel 139, 146 Grundgesetz mit den Nazi-Gesetzen, dass sie eigentlich ja gar kein Recht haben, in dem Amt zu sein, weil sie eigentlich als Ausländer zu handeln sind. Ne? Und dann auf die Bundesbereinigungsgesetze hingewiesen und so weiter, auf die fehlenden Unterschriften der Richter und bla bla. Und dann haben die mir irgend so einen Mist zurückgeschrieben und dann habe ich da angerufen und habe mit seiner Sekretärin gesprochen. Halten Sie sich fest. Also die hat mir tatsächlich erzählen wollen, ja, dass das alles so richtig ist, wie das läuft. Ne? Und auch, was sagst du, ach so, mit der richterlichen Unterschrift zum Beispiel, nein, das Original, das liegt ja immer beim Richter. Ja, ich sag aber, der Bürger hat ein Recht darauf. Ich sag, wenn ich Akteneinsicht beantrage, dann muss er mir, die Akte ist auch nur vollständig mit dem unterschriebenen Urteil, sonst ist die Akte nicht vollständig. Ich sag, egal wo ich Akteneinsicht beantragt habe, bekomme ich keine. Ich sag, und heute haben wir die Gesetze so, dass sogar Privatpersonen das Recht darauf haben. Gesetzlich geregelt. Ich sag, das war früher nicht, früher konntest du nur einen Rechtsanwalt, aber ich sag, heute schon. Ich sag, und warum bekomme ich den? Weil die genau wissen, dass sie mir genau das nämlich nicht liefern können. Und unterschreiben sie es, was ist das, ich glaube, Paragraf 279 StGB, nach 5 Monaten ist die Frist, um die Unterschrift nachzuholen, abgelaufen. Mhm. Da hätten die auch gar nicht mehr die Möglichkeit. Also müsste der Fall sofort ad acta gelegt werden. Mhm. Wissen Sie, was ich meine? Ja, ich kenne das. Also, ne, rein rechtlich gesehen, also wir sind auf der richtigen Seite, nur wir kriegen leider trotzdem kein Recht. Mittlerweile alle 2 Tage steht die Polizei bei mir vor der Tür und überprüfen, ob ich noch hier wohne. Weil sie mir ihre komischen förmlichen Zustellungen nicht zustellen können. Ja, ich sag, in der BED gibt es keine Beamten. Wer will denn förmliche Zustellungen zustellen? Ist da Paragraf 129 GB, dürfen nur Amtspersonen förmliche Briefe zustellen. Und wir haben keine Person in der BRD. Zeigen Sie mir eine, sag ich völlig tot um. Na guck, das ist mich an. Ich habe ein Postfach, aber da darf man keine förmlichen Zustellungen reinmachen. Die haben mir mein Auto gefändet, die haben mir mein Auto zwangsversteigert. Alles mit illegalen Mitteln. Ich habe weder vorher Bescheid bekommen, kein richterlicher Beschluss, gibt's darüber nichts. Noch niemals die Versteigerung haben sie mir angekündigt. Nachdem mein Auto weg war, haben sie mir eine Verwertemitteilung geschrieben und wollten immer noch 3.000 Euro. Wofür? Ja, keine Ahnung. So, die haben wir angezeigt. Ist abgelehnt worden. Als kriminelle Vereinigung. Wir haben den, vom Bürgermeister runter, Vollstreckungsbehörde, die ganzen Ordnungsamtleute, die alle damit zu tun hatten, die schieben sich die Sachen gegenseitig hin und her. Ich habe mir die Listen angeguckt, da sind Geschäftszeichen drin, für die eigentlich schon mein Auto dann verwertet wurde. Die führen sie in eine neue Liste wieder auf. Da sage ich, wie soll denn eine neue Liste entstehen, wenn ich schon seit April kein Auto mehr habe? Mein Führerschein haben sie mir entzogen. Und sie nicht abholen kommen. Ich sage, brauchen Sie gar nicht versuchen, mein Führerschein, der liegt beim Rechtsanwalt, den habe ich nicht zu Hause. Ich sage, und ohne richterlichen Beschluss kann mir niemand einen Führerschein wegnehmen. Ich sage, meinen Sie, irgend so ein Typ, der da in der Fahrzeugstelle da arbeitet, der kann entscheiden, ob ich einen Führerschein habe oder nicht? Warum einen Führerschein weggenommen? Ja, wegen Ordnungswidrigkeiten, die ja gar nicht mehr existieren, ne? Welche sind das? Falsch parken, bei mir vor der Haustüre. Sonst nix. Mhm. Ich habe mir sonst noch nie was zu Schulden kommen lassen. Also ich bin jetzt kein Wildparker, überall wo ich hinfahre, nur bei mir vor der Türe. Es steht immer meine Hausnummer, meine Straße, die ganze Liste voll. Ich habe den, laut Bundesbereinigungsgesetze sind die OWIG, die ZPO, SDPO aufgehoben. 2007 im Bundesanzeiger nachlesbar auf Bundesgesetzblatt 2614, da steht es, ja. Und Bundesgesetz, das ist Bundesrecht, das geht vor allem. Wir haben Besatzungsrecht hier. Da haben die sich dran zu halten, machen die aber nicht. Ich kann, wenn ein Gesetz keinen Geltungsbereich hat, dann gilt es nirgendwo. Weil der Bürger kann sich nicht darauf einstellen, wo es gilt. Das ist ein Gebot gegen die Rechtssicherheit. Und deshalb ist es ungültig. Dann haben die da einen Geltungsbereich reingezimmert irgendwie, aber der bezieht sich nur auf die Luftfahrt, was in der Luft ist, und am Wasser. Ich bin aber hier an Land, also hier ist es für mich auch nicht. Wie die drehen und wenden, wir haben Recht, aber wir kriegen kein Recht. Und jetzt kommt die Haftbefehle irgendwann. Und dann kassieren die mich ein. So, und dann werden die mich, wie die Frau wahrscheinlich, dann auch direkt, Psychiatrie. Weil ich bin ganz unbequem, ich höre und höre nicht auf, kämpfe schon seit über 2 Jahren darum. Und die werden mich nicht los, aber es passiert auch nichts. So, und dann machen sie jetzt langsam den Sack zu. Ne? Ist doch normal, kennen wir ja. In welcher Stadt wohnen Sie denn? Mönchengladbach. Ach so, dort, Ruhrgebiet. Nee, das ist hier schon so Rheinland, Düsseldorf. Wie weit sind Sie von Dortmund weg? Oh, Dortmund ist eine Ecke, also das, waren Sie, da war ich letztens. Ich glaube, ja, an die 100 Kilometer weiter ist das jetzt auch nicht. 90 so. Warum? Ich kenne da Leute. Sind Sie da am Essen machen? Ich stehe neben der Waschmaschine. Die bollert da runter, ist irgendwas mit so einem Plastikgürtel drin oder so. Ich muss meine Arbeitssachen waschen. Warum Dortmund? Ich kenne da jemanden. Da wollte ich demnächst mal ein Treffen machen. Ja, ist kein Problem. Also ich bin schon weitere Strecken gefahren, um irgendwie Hilfe zu bekommen oder die richtigen Leute treffen zu können, die da echt auch mal zusammenhalten und vor allen Dingen, die nicht dann doch irgendwann zusammenbrechen. Ne? Ich meine, die üben permanent Druck aus und ich weiß genau, wie schwer das ist. Ich bin manchmal mit meinen Nerven auch wirklich am Ende und denke, ich habe keine Lust mehr. Aber ich kann nicht. Ich kann einfach nicht aufgeben, weil ich kann mein Kind erstens nicht da einfach vergammeln lassen und das Wirzel, die werde ich dann im Sarg nach Hause bringen können, was anderes wird da nicht drauf werden. Und dafür ist sie einfach zu jung. Und dafür hat sie einfach ein Recht auf Leben. In Freiheit. Ja, für diese paar Körperverletzungen da hätte die niemals mehr als 1 Jahr Gefängnis bekommen. Aber die wollten mir einen reintun. Ich hatte eine Verhandlung. Da habe ich mir so einen BRD-Anwalt genommen. Ich denke, komm, mach's einfach mal. Ganz kurios. Ich komme da an am Gerichtssaal. Oder am Gericht, nicht am Saal. Im Eingang noch. Kam der mir schon entgegengerannt. Total aufgelöst, hochroten Kopf. Der Gegner stand auch da. Und sagte zu mir, Veronika, komm, komm, entschuldige dich einfach und dann ist die Sache erledigt und dann kommst du mit einer Geldstrafe davon. Ich sag, wofür soll ich mich entschuldigen? Das ist doch erstunken und erlogen. Ich sag, da kann ja jeder kommen und irgendjemanden anzeigen, wie er lustig ist. Ich sag, das kann doch nicht wahr sein. Ja, komm, ist besser, komm, lenk ein. Ja, wir dann Richtung Gerichtssaal gelaufen. Da standen wir vor dem Gerichtssaal und er rannte ständig rein und raus. Immer rein, dann kam er raus und hat wieder irgendwas erzählt. Dann wieder rein. Ich sag, ach, findet jetzt so hier die Gerichtsverhandlung statt? Ich sag, ich weiß nicht, was ist los hier? Und dann irgendwann konnten wir dann endlich mit rein und dann war auch alles fertig. Dann hat er nur zu mir gesagt, ich hätte 250 Euro Geldstrafe, bla bla bla bla, putsch, Ende. Und dann gucke ich neben mir auf seine Akte von meinem Rechtsanwalt, weil er da offen liegen hatte. Wissen wir, welche Seite da offen lag? Nicht die Anzeige gegen mich, sondern meine Personenstandserklärung. Die haben dem ganz klar gesagt, mein Freund, wenn du das hier nicht regelst zu unseren Gunsten, ja, dann wirst du aus der Anwaltskammer ausgeschlossen. Danach habe ich den nie mehr gesehen und das war mal früher ein Freund von mir. Den kenne ich schon 20 Jahre. Mhm. Der hat zu mir gesagt, Roni, lass die Finger davon, du weißt nicht, womit du dich einlässt, die werden dich platt machen. Und lass mich in Zukunft in Ruhe damit. So eine Macht haben die. Was haben Sie getan? Bitte? Was haben Sie getan? Ich? Ja, wie ging das weiter? Ja, nee, wir sind dann aus dem Gerichtssaal raus. Nein, was haben Sie getan? Hallo? 100 oder 250 Euro, weiß ich nicht mehr. Geldstrafe bezahlt an irgendeine Einrichtung. So, und wenn ich das innerhalb, ich hätte dann ein halbes Jahr für Zeit, und wenn ich das in dem halben Jahr nicht mache, dann wird das Verfahren neu aufgerollt als Strafverfahren. Da ist das, da können Sie mal von ausgehen, dass ich das nicht bezahle, dann können Sie da ein bisschen direkt schon machen. Ne? Ich sag, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Wer hat Sie beschuldigt? Gesagt, getan, am halben Jahr, ich habe es nicht bezahlt, habe ich prompt eine neue Strafanzeige gekriegt. Ich habe doch gefragt, wer hat Sie beschuldigt? Beschuldigt hat mich eine Jugendliche, eine Freundin meiner kleinen Tochter. Und zwar hat die meine Tochter auf Facebook und so weiter beschimpft, beleidigt. Und das ist eine ganz sensible, dass die nur am Heulen war. Ich wusste nicht, was los ist. Ich sag, was ist denn passiert? Hat die eine verprügelt oder so? Nein, die so und so schreibt das und das. Und dann hat sie mir das gezeigt, also ganz schlimm. Und dann habe ich gesagt, gib mal das Telefon, ich rufe die mal an. Und dann habe ich die angerufen und habe gesagt, pass auf, wenn ihr euch nicht mögt, ist das okay. Ich sage, aber du hast nicht so schlecht, über die zu reden und schon gar nicht bei Facebook oder irgendwo anders im Internet, wo jeder das lesen kann, ja, und Arjuna dann als Dumme dasteht, ne, die sich schämen muss. Ja, ist mir doch scheißegal, so. Ich sag, pass auf, lange Rede, kurzer Sinn, mehr wollte ich dir eigentlich dazu gar nicht sagen. Lass es einfach sein, sonst zeige ich dich wegen Cybermobbing an, weil wir haben es gespeichert. So, damit ist die Sache für mich erledigt, dann habe ich aufgelegt. Wochen später kriege ich die Anzeige. Ich soll zur Polizei kommen, da wusste ich überhaupt gar nicht, worum es überhaupt ging. Und dann lese ich das durch, dann lese ich den Namen. Ich denke, das gibt's doch nicht. Da ist sie an diesem Abend direkt nach dem Telefonat zur Polizei gegangen und hat mich wegen Bedrohung und Beleidigung angezeigt. Da bin ich bald vom Tisch gefallen hier, ne? Ja, und das, dann lief das Ding einfach. Und dann war ich, die erste Verhandlung habe ich gedacht, ach, das kann ja nicht so schlimm werden, dann gehst du einfach mal alleine dahin. Ja, das meinen Sie. Die wollten mich da auseinandernehmen. Ich habe gedacht, ich stehe im Wald, also mir ist wirklich alles aus dem Gesicht gefallen, was die daraus gemacht haben. Und dann habe ich zu dem Staatsanwalt gesagt, ich sage, hören Sie mal zu, ich sage, wir sind doch hier bei Gericht. Ja, ja, ich sage, sie hat bei der Polizei gesagt, dass sie keine Zeugen hat dafür. So, sie lastet mir das an und ich sage, das stimmt nicht. Ich sage, ja, wir haben telefoniert, aber ich sage, ich muss kein Kind bedrohen. Ja, ich kann ja auch immer noch mit den Eltern reden, dass die da mal ein Auge drauf werfen. Ich sag, also ich renne doch nicht wie Rambo durch die Gegend. Also das ist uns egal. Ja, ich sag, ich muss doch als unschuldig gelten, bis man mir die Schuld bewiesen hat. Und sie können mir die doch nicht beweisen. Es ist doch der Zweifel vorhanden. Ja, und im Zweifel für den Angeklagten, so heißt es doch. Nein, aber wir glauben der. Ja, ich sag, aber wir sind doch nicht in der Kirche. Ich sag, wir müssen Fakten zählen. Was sie glauben, ist völlig unerheblich. Nee, wir sind hier nicht bei Barbara Salisch, sagt er zu mir. Nee, ich sag, da wäre ich noch besser aufgehoben. Ich sag, wir sind hier im Affentheater. Dann sagt er, ja, gleich kriegen Sie ein Ordnungsgeld. Ach, ich sag, wissen Sie was? Ich sag, ich stehe jetzt auf und ich gehe jetzt. Ich sag, die Sache ist für mich erledigt. Ich sag Ihnen eins, jeder Richter und Staatsanwalt, der wegen Beleidigung verhandelt, ja, macht sich strafbar, weil der Beleidigungsparagraf über 200 Jahre alt ist und mit dem Grundgesetz nicht mehr vereinbar. Und deshalb gibt es bei uns überhaupt keine Beleidigung im Rechtssystem. Und prompt war das auch nicht mehr drin. Hinter ging es nur noch um Bedrohung auf einmal. Aber da sind die nicht von ab. Bis heute kämpfe ich da noch. Dann wollen die meine Tochter als Zeugin. Ich sage, meine Tochter ist ebenfalls keine Zeugin. Die kann höchstens bezeugen, dass ich die nicht beleidigt habe und auch nicht bedroht habe. Aber das hat die gemacht und das hat die auch nicht interessiert. Wissen Sie, was ich meine? Das ist einfach von Anfang an schon abgekatert. Du sollst da nicht als freier Mensch rauskommen. Ganz einfach. Ich hatte den Zeugen, der mich entlastet, aber sie hatte eigentlich keinen. Und dann wollten sie dann die Mutter, die Schwester. Ach so, sag ich, jetzt gibt's auf einmal doch Zeugen. Kann man das einfach so machen? Ich sag, dann suche ich mir auch noch ein paar Freunde, die genau das sagen, was ich denen erzähle. Ich sag, wo sind sie denn hier? Das hat doch hier mit Recht nichts mehr zu tun. Ja, aber so läuft das. Und dann habe ich Akteneinsicht aber beantragt. Und hier habe ich auch geschrieben, also der Beschluss ist nicht unterschrieben, also nicht rechtskräftig. Und ich gehe mal davon aus, dass das Verfahren jetzt einfach mal eingestellt werden muss. Da habe ich gar keine Antwort gekriegt. Können Sie vergessen. Also ich kämpfe hier an mehreren Fronten, aber diese anderen Sachen sind mir eigentlich egal, obwohl dafür werden sie mich irgendwann mal einlochen, ja, weil sie nichts anderes haben und einfach das Recht ignorieren. Aber mein Hauptproblem ist einfach echt meine Tochter. Also wenn die schon wieder zu Hause wäre, dann würde es mir enorm besser gehen. Wie weit ist es von Ihnen nach Bonn? Und Bonn ist auch so 60 Kilometer, ist auch nicht weit. Haben Sie mit Herrn Plantico telefoniert? Nee, der Name sagt mir nichts. Sie kennen Rechtsanwalt Plantico nicht? Nein. Muss man den kennen? Ja, sicher. Ja, sicher. Schreibe ich mir direkt mal hier auf. Mike Herrlein habe ich und jetzt R.A. Plantico. Ja. Einfach wie man schreibt. Ja. Die Sache mit diesen Rechtsanwälten ist ja, bei meiner Tochter geht es ja dann um Strafrecht und die kann ich einfach nicht bezahlen. Der macht das mit Aufwandsentschädigung. Der ist rumänischer Anwalt. Kämpft auch um seine Anerkennung in Deutschland. Einfach anrufen. 0228 640 640 412 412. Anrufen kostet nichts. Ja, klar. Ich muss wirklich alles ausschöpfen, was ich kriegen kann. Also, bis jetzt hatte ich mehr Pleiten als alles andere. Aber ich muss einfach weiterkämpfen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich die Kraft hernehmen soll, ganz ehrlich. Wie viel Gutachter waren denn an dem Fall dran? Also in der Vergangenheit, als sie also von Klinik zu Klinik gereicht wurde, da waren also die verschiedenen Ärzte, da waren keine Gutachter, da waren einfach die Psychiater. So, und zuletzt, das war dann wirklich ein psychiatrischer Gutachter vom Gericht bestellt. Und auf dieses Gutachten hin haben sie die weggesperrt, weil er gesagt hat, also die muss weg. Die braucht den 63er unbedingt. Und dann ist natürlich das Gericht in Ordnung, da fragen die auch nicht nach. Und ich habe den kennengelernt, da war die hier in der Klinik. Da war er da, eine Viertelstunde hat er sich mit ihr an den Tisch gesetzt. Und danach hat er dann, ich weiß nicht, wie viele Seiten geschrieben. Na, er hatte auch nichts dabei, ich kenne das immer. Mich haben die sogar psychiatrisch begutachtet und meine kleine Tochter, ob das vererbt ist bei dir. Ich sage, hören Sie mal, haben Sie den Anfang dieser Miserie nicht mehr im Kopf? Das alles fing mit der Vergewaltigung an. Die ist nicht von jetzt auf gleich bekloppt geworden. Es gab Ja, früher ich die. sage, vergessen Sie einfach den Ursprung, die Ursache. Ich finde das ganz wichtig. Es gab früher die Erbgesundheitsgerichte. Erbgesundheitsgerichte? Ja, davon ist das hergekommen. Und ich war mir dessen gar nicht bewusst damals, dass sie mich, also gut, der Typ kam hier nach Hause zu uns, da war so ein älterer Opi, der war ganz lieb eigentlich. Und da hat sich einfach mit mir unterhalten und da musste ich mir dann so Karten angucken und erst im Nachhinein, als ich dann dieses Gutachten bekommen habe, ja, habe ich erstmal festgestellt, dass man mich begutachtet hat, um zu wissen, ob ich vielleicht nicht ganz dicht bin und die das von mir geerbt hat. Ich denke, dass man das nicht wissen wollte, sondern dass man mehr Geld verdienen wollte. Wie auch immer. Aber ich kenne ja genug Leute, die kriegen einfach einen Betreuungsantrag gestellt und dann sind die weg. Die werden einfach für bekloppt erklärt. Man findet, also ich habe Bücher gelesen, also der Psychiater findet für jede Gefühlsregung eine Krankheit. Ja, wir sind also eigentlich alle schon psychisch krank. Egal, ob du viel lachst und glücklich bist, dann bist du euphorisch, dann bist du auch nicht ganz dicht. Bist du ein zurückhaltender Typ, dann hast du auch einen weg. Ne? Bist du übervorsichtig, dann bist du auch paranoid und. Da muss ich lachen, als ich dieses Buch gelesen habe, weil es tatsächlich so ist. Wie heißt das Buch? Muss ich mal gucken, das ist schon mal älter, das sage ich immer, das ist echt lustig. Das hat, glaube ich, sogar ein Ex-Psychiater geschrieben. Also da musste ich wirklich lachen, weil so ist es ja tatsächlich. Wie heißt das Buch? Ich. Bitte? Wie heißt das Buch? Ich weiß es nicht mehr, das ist jetzt schon so lange her. Muss ich mal meine ganzen Bücher durchforsten, dann kann ich Ihnen das nochmal durchgeben. Ist kein Problem. Ist ganz lustig zu lesen. Ist auch nicht so dick, ne? Kann man mal eben so am Abend durchschmökern. Weil ich habe ja überall alles versucht, irgendwo Input zu kriegen. Ich bin ja schon fast wie so ein Pharmazeut hier. Ich kenne ja schon alle Medikamente, die Nebenwirkungen schon fast auswendig. Weil jedes Mal musste ich da richtig Palaver schlagen. Die hatte einen schweren Autounfall noch. 2008, ja. Da lag die im Koma. Da war die künstlich beatmet, künstlich befruchtet, wollte ich schon sagen, künstlich ernährt. Ist, glaube ich, zweimal wiederbelebt worden nach einer Lungenembolie. Ist komplett durchgebrochen. Also am Schädel einen Bruch gehabt, Schlüsselbein gebrochen, die Wirbelsäule gebrochen. Das Unterbein, das ganze Schienbein, die nur noch in Fetzen, das haben die also mit Nägeln und Platten und alles zusammengekrüllt. Im Ausland hätte ihr Bein verloren, auf jeden Fall. Und da haben die der Haldol gegeben. Da sage ich, wer hat ihnen die Erlaubnis gegeben, als Chirurg meiner Tochter Psychopharmaka zu verabreichen? Ja, weil die wach geworden ist und da hat sie sich alle Schläuche rausgerissen. Ach so, sage ich. Das wundert sie. Ich sag, das Letzte, was meine Tochter weiß, ist, dass sie auf der Straße lag. Ja? Ach, der Kiefer war auch noch dreimal gebrochen. Krankenwagen, die abgeholt hat, danach lag die im Koma bis jetzt. Dann wird die wach, weiß nicht, wo sie ist, hört nur Geräusche, ihr Mund ist zugedrahtet, weil die den Kiefer operiert haben. Ja? Den haben die komplett den ganzen Mund zugedrahtet, dass sie den nicht aufmachen kann. Sie kann nicht sprechen, sie kann ihr Mund nicht. Da hätten sie keine Panik. Ich sag, einer hätte hier sein müssen, falls sie aufwacht. So sieht's aus. Ich sag, und dann meine Tochter unter Drogen zu setzen. Und ich habe mich gewundert, warum die immer so zittert. Ich habe das erst ja gar nicht mitgekriegt. Und dann hat die mich angestarrt mit einem Blick, wie starr. Da habe ich gesagt, was ist denn los? Und dann habe ich mir mal die Akte, die da über dem Bett hing, mal durchgelesen. Und dann habe ich das gesehen. Ja, und dann war richtig Palaver. Die haben uns hinterher, wurde das Bein operiert, nachdem die die Munddinger da weggemacht haben, damit sie den Schlauch zum Beatmen dann für die OP reinschieben können. Dann wurde das Bein operiert. Und zwei Tage oder drei Tage nach der Bein-OP, das müssen Sie sich mal vorstellen, die konnte weder auftreten noch sonst irgendwas. Das Bein war geschwollen wie ein Elefantenbein, schwarz, wie verfault. Haben die uns rausgeschmissen aus dem Krankenhaus. Weil ich nicht wollte, dass sie Psychopharmaka bekommt. Das ist frech. Da musste ich einen Freund anrufen, der die rausträgt. Die hat ja noch keinen Rollstuhl, gar nichts. Die saß ein halbes Jahr im Rollstuhl. Ja, also war nicht mal eben nach Hause laufen oder bis zum Auto laufen. Ja, wie ich die dann in die erste Etage kriege, hat auch keinen interessiert. Da musste ich einen Freund anrufen, der die hier hochgetragen hat. Und da musste ich erst mal rumtelefonieren, wo ich einen Rollstuhl herbekomme. Der sollte eigentlich über das Krankenhaus bestellt werden. Das haben die gar nicht abgewartet. Also ich sag Ihnen, was wir erlebt haben, das ist nicht mehr normal. Ich schreibe auch an einem Buch, ich werde wohl nie fertig, aber ich muss das einfach aufschreiben. Das ist ein Skandal, das muss einfach in die Öffentlichkeit, wenn ich einen finde, der das überhaupt veröffentlicht. Wahrscheinlich nicht. Einfachste ist das Internet. Ein Telefonat zum Beispiel. Gedacht. Ich habe doch die Webseite kriminalstadt.de, da kann man vieles veröffentlichen. Auch diesen Fall. Aber es ist so lang, da ist ja allein mein Fall mehrere Seiten lang. Ist ja Wahnsinn. Ja, aber andere Dinge sind auch etwa so lang. Manchmal sind die Interviews da eine Stunde oder zwei Stunden lang. Ja, also ich muss mir die Zeit am Wochenende mal nehmen und ich will mir noch ein paar andere Beiträge, weil ich finde mich da auch wieder, ne? Auch als die Frau erzählt hat hier, auch die Männer mit Fußfest, also die fahren überall den gleichen Film, ne? Die haben also das Schema F, da ziehen die überall durch, ne? Unglaublich. Ich habe damals einen Fall gelesen, das war auch, waren die auch Rumänen oder Bulgaren oder irgendwie sowas, und der Sohn ist auch in die Forensik gekommen. Der hat 9 Jahre geklagt, aus der Forensik heraus am Rechtsanwalt. Ist dann nach 9 Jahren, da hätten sie ihn wahrscheinlich sowieso entlassen, nicht rausgekommen, weil das wurde immer verzögert, ne? Und ist dann, ich glaube, ein Jahr später gestorben, weil er Leberzirrhose hatte aufgrund der Medikamente und alle anderen Organe auch versagt. Also der war total verseucht. Der ist danach tot gewesen. Kennen Sie den Fall? Und? Bitte? Kennen Sie Leute oder Hinterbliebene oder Eltern? Nee, das habe ich auch im Internet gelesen. Die hatte das auf irgendeiner Seite damals auch veröffentlicht, weil die versucht heute noch zu kämpfen, weil man, sie plädiert einfach auf Mord, ne, dass sie den umgebracht haben. Selbst dass die Gerichte das so lange verzögert haben, dass doch noch neu, der hat glaube ich angefangen am zweiten Jahr zu klagen und es sind trotzdem 9 draus geworden. Das kann ja nicht sein. Das darf ja gar nicht sein, sowas. Und Sie kennen die Frau? Nee, ich kenne die nicht. Das war auch nur ein Fall, den ich da gelesen habe. Die kam auch aus dem Deutschland, südlicher Raum da unten irgendwo. Ja, es gibt so viele Schicksalsfälle, ne, in der Art. Mhm. Ich habe also viel gelesen. Also persönlich kenne ich ein paar Jugendliche, denen das, die werden hier in die Psychiatrie rein und raus, das ist hier wie eine Disco. Ne? Die kriegen ihr Psychka-G, dann sind sie 6 Wochen und dann sind sie wieder auf der Straße und nach 2 Monaten sind sie wieder 6 Wochen drin, dann sind sie wieder draußen. Dann juckt ihr nicht wirklich jemanden. Ja, dann haben sie Meldepflicht und müssen die Medikamente nehmen. Nehmen sie die Medikamente nicht, gehen sie in den Knast. So läuft das hier. Also da kenne ich einige. Weil ich habe ja viele kennengelernt in den Psychiatrien, wenn ich meine Tochter besucht habe. Und hier in Süchteln alleine, da ist ja fast ganz Gladbach drin. Also die Jugendlichen, die geben sich da die Klinke in die Hand, die kennen sich alle untereinander. Da habe ich natürlich dann auch, und dann habe ich mich auch so mit denen unterhalten oft. Ah, da kriegst du graue Haare, wenn du und die haben aber leider teilweise keine Eltern oder Familienangehörige, die hinter denen stehen. Die sind dann teilweise obdachlos sogar und leben auch auf der Straße, richtige Straßenkiddies. Die kriegen von nirgendwo Hilfe. Die sind denen einfach ausgeliefert. Und die landen immer wieder da. Ja, und irgendwann, wenn sie denen dann so weit auf die Nerven gehen, dann Forensik. Dann sind sie ganz weg. Was soll ich sagen? Ist Ihnen auch schon mal sowas passiert? Nein. Ja. Aber auf meiner Webseite gibt es mehrere solche Fälle. Ja, wissen Sie, was ich auch angeprangert habe, was ich denen auch gesagt habe? Weil die hatte im Mai die jährliche Anhörung. Ne? So, die Richterin sagte wohl, wenn die nichts dagegen hat, die Klinik, dann würde sie meine Tochter auf Bewährung entlassen. Ja, nee, dann kamen Einwände, naja, auf gar keinen Fall, also nee, so weit ist sie noch lange nicht und so weiter und so fort, ne? So, damit war das Ding für die Richterin auch schon erledigt. So, und da habe ich dann mal nachgehakt. Dann habe ich gesagt, hören Sie mal zu, meine Tochter ist überwiegend wegen Körperverletzungsdelikten angeklagt, ja, und da eingewiesen worden. In den anderthalb Jahren wurde sie mehrfach von anderen Patienten geschlagen, ja, in verschiedensten Formen getreten, an den Ohren gezogen, ins Gesicht geklatscht, an die Haare gezogen. Ich sage, sie hat sich nicht einmal zur Wehr gesetzt, sie hat nicht einmal zurückgeschlagen, ist zu den Betreuern gegangen und hat das gemeldet und es ist nichts passiert. Aber ich sage, ungeachtet dessen ist es doch ein enormer Beweis, dass das Aggressionspotenzial meiner Tochter gleich null ist. Wenn die früher einer geschlagen hätte, da hätte die zurückgeschlagen, sofort. Ich sage, und das sollte ein Kriterium sein, zu sagen, hier haben wir keinen Bedarf mehr, die kann nach Hause. Pflicht erfüllt. Ehrlich. Machen Sie mal Fotos von dieser Forensik. Von dem Außengebäude habe ich Fotos. Senden Sie mir die zu. Digitale Bilder. Auf dem Handy, genau. Nein, nein, nein. Richtige Fotos. Digitale Kamera, nicht Handyfotos. Die Handyfotos sind wie richtige Fotos, also die sind schon wirklich gut. Welche Auflösung? Oh, das weiß ich gar nicht. Ja. Meine Ahnung, das steht da drauf, ne? Also wenn ich die auf meinem PC mache oder wenn wir die bei DM dann ausdrucken oder so, ach, richtig klare Fotos. Das ist eine. Arjuna, wie viel Pixel hat meine Kamera hier? 5 oder 7? Ja, also ist schon eine sehr hohe Auflösung. Die sind sehr gut. Können Sie ja gucken, wenn es nicht gut genug ist, dann. Meine E-Mail-Adresse ist auf der Webseite. Ja, okay. Mal eben aufschreiben, Fotos. Ach, jetzt hätte ich fast. Nee, richtig. Kennen Sie die gar nicht, die Einrichtung, ne? Wissen Sie, wenn ich die Seiten lese, ne, von diesen Einrichtungen immer, dann könnte ich fast kotzen. Entschuldigung, wenn ich das so sagen muss. Wie toll die sich darstellen und was da alles gemacht wird mit den Leuten. Da wird gar nichts gemacht. Das ist ein Auffanglager, das ist ein modernes KZ, sonst nichts. Die wird ständig bedroht. Die haben keinerlei Aktivitäten. Die werden in keinster Form gefordert. Gar nichts. Die stehen auf und rennen den ganzen Tag von A nach B. Raucherraum, Küche, Raucherraum, Küche. Das alles. Und dann können sie sich in ihr Zimmer legen. Es geht ja auch um den Vernichtungsprozess. Das sind Natürlich. Vernichtungslager. Ja, unsere Weltbevölkerung soll ja dezimiert werden, ne? Und wir sollen ja alle mundtot gemacht werden. Es reicht ja nicht, dass wir durch Hab hier schon bestrahlt werden, den ganzen lieben Tag. Ne? Durch Wer unsere Schimmelpilze vergiftet werden sagt das und. denn? Das ist aber nicht genug. Ne? Unser ganzes Essen hier. Normalerweise darfst du nur noch wirklich selber, am besten im Gewächshaus, noch niemals mehr. Das ist auch nicht mehr Bio. Dass wir alles vom Himmel runterkriegen, ne? Und ganze Gift. Barium, Aluminium und. Nicht umsonst sind die ganzen Leute allergisch auf alles. Aber jetzt sagen Sie mal ganz ehrlich, sind die Menschen jetzt nicht auch selber schuld? Schuldig heißt es. Schuldig, genau. Da pflichten Sie mir bei, oder? Lässt sich. Niemand unternimmt es. Schlaf Nein, nein, es, in den nein. Schlaf der Gerechten. Hallo. Ja. Sieht anders aus. Es gibt Kategorien. Täter, Opfer und Leute, denen es egal sind. Und alle tragen dazu bei. Alle. Die meisten aber, denen es gut geht, die sich für sowas nicht interessieren. Ich hatte in der Fußgängerzone eine Umfrage gemacht, interessieren sich für Politik. Und von ungefähr von 6 Leuten haben 5 Leute gesagt, dass es ihnen egal ist. Kann ich mir vorstellen. Ja, ich erfahre auch nichts anderes hier. Allein im Bekanntenkreis oder Leute, die man kennenlernt, neu, das ist denen alles scheißegal. Aber wenn es Ihnen gut gehen würde, würden Sie wahrscheinlich auch dazu zählen. Mir ging Anderes. es ja vorher gut. Mir ging es vorher hervorragend. Ich hatte keine Probleme. Super Leben. Genauso wie ich mir mein Leben vorgestellt habe. Ne? Ich war frei. Ich konnte machen, was ich wollte. Habe mein Geld verdient. Habe meine Kinder gehabt. Ne? Wir haben eine tolle Wohnung, Auto. Was für Wir ein sind in den Urlaub Beruf? gefahren. Was für ein Super. Beruf? Ich bin Yogalehrerin. Ja. So, und da sieht man ja schon, ich bin ein friedliebender Mensch. Ja, ein Pazifist. Und für mich hat eine Medaille mehr Seiten als zwei. Und ich sehe auch immer den spirituellen Aspekt in allem. Ne? Und ich verurteile auch nie Menschen aufgrund ihres Äußeren oder auf wie viel Geld die in der Tasche haben. Oder ich habe so viele Freunde, die obdachlos sind, die kennt man ja mittlerweile. Da setze ich mich manchmal hin und quatsch mit denen. Ne? Und versuche denen zu helfen, gib denen Adressen, Telefonnummer, wo sie eine Wohnung kriegen vielleicht oder eine Beratung oder da kriegst du Sachen oder wie auch immer. Es ist einfach, dieses Miteinander gibt es nicht mehr. Jeder interessiert sich nur noch für sich selbst. Ja? Jeder ist neidisch auf den anderen, der ein bisschen mehr hat. Die Leute sind einfach nur noch materiell orientiert. Und alle spirituellen oder ideellen Werte sind gestorben. Das wird auch in den Familien nicht mehr weitergegeben. Wann denn auch? Wer hat denn Zeit dazu, seine Kinder noch zu erziehen? Ist ja auch der Plan. Am besten mit 3 Monaten schon in die Kita, damit der Staat schön hier Brainstorming machen kann, schöne Mind Control, ja, dass sie später mit ihren eigenen Eltern nicht mehr klarkommen. Normalerweise formt die Familie ihre Kinder. No? Man gibt Ansichten weiter, man gibt Moralvorstellungen weiter und so weiter. Das funktioniert ja auch nicht. Bitte? Das funktioniert ja auch nicht. Natürlich nicht. Das alles funktioniert nicht mehr. Das existiert alles gar nicht mehr. Das ist tot. Man hat Familien zerstört, es gibt keine Familien mehr. Weil keiner hat mehr Zeit, Familie zu sein. Jeder ist nur im Stress. Jeder sieht sich nur an der Tür rein und rausgehen. Ja, und abends sind alle kaputt vom Arbeiten oder die gar nicht arbeiten, die haben sich dann abends schon die Birne zugeballert und haben auch keine Lust mehr zu reden. Da wird der Fernseher angemacht und da wird reingeglotzt. Da unterhält sich keiner mehr. Früher wurden Familienspiele gespielt, da hat man sich unterhalten, ob es Karten war, Mensch, Ärger, die ist egal. Man hat sich miteinander befasst. Man hat sich ausgetauscht. Ja, und da war der Halt der Familie da. So, jetzt ist jeder einzeln für sich und das ist immer ganz leicht, solche Menschen zu zerstören. Eine Familie zu zerstören, die zusammenhält, ist weitaus schwieriger als jeden Einzelnen. Mhm. Ist meine Meinung. Wann können Sie mir die Bilder senden? Ja, ich guck mal, vielleicht schaffe ich es heute noch, wenn nicht morgen Abend spätestens. Ich sage Ihnen ja, also bei mir, also geben sich die Polizisten hier langsam die Klinke in die Hand. Der Polizist ist sehr, sehr nett, muss ich sagen. Ja, wenn er kommt auch meistens abends, wenn er Feierabend hat, alleine, ohne seinen Kollegen und warnt mich dann auch schon manchmal vor. Also er hatte jetzt letztens den Auftrag, meinen Führerschein abzuholen. Und da habe ich ihm dann gesagt, nee, und habe ihn aufgeklärt, wie das gelaufen ist und so weiter. Also er pflichtet mir bei. Und dann habe ich auch ihn so ein bisschen aufgeklärt, habe gesagt, hören Sie mal, Sie sind die Exekutive, die missbraucht wird von unseren Gerichten, von den Gerichtsvollziehern, um Menschen zu plündern, zu nötigen. Ja, Sie meinen, das in gutem Glauben zu tun, Sie machen Ihren Job, ne, mit Leib und Seele. Ich sage aber, Sie werden verraten und verkauft, weil es gibt weder noch eine Staatshaftung, die ist seit 82 abgeschafft. Ja, da guckt er mich an. Ja, ich sage, wenn Sie mir nicht glauben, dann schauen Sie doch mal auf Ihren Ausweis. Sie haben doch keinen Amtsausweis. Sie haben einen Dienstausweis. Ist doch ein himmelweiter Unterschied. Weil Sie kein Amt bekleiden. Sie sind kein Beamter mehr. Sie sind Bediensteter der BRD. In einer Firma gibt es keine Beamten. Hießen die früher Amtsausweise? Ja, natürlich. Früher hieß es auch Amtsleiter, wenn man in einem Amt der Leiter war. Heute sind das alles Geschäftsführer, ob der bei der AG ist. Sogar im Gericht. Die Gerichte sind sogar GmbHs, unser Landgericht Mönchengladbach, ist eine Firma. Geschäftsführer. Die BRD, ach, da habe ich eine Seite, den Link muss ich Ihnen mal geben. Da können Sie nachgucken, wie oft die BRD eingetragen ist im Wirtschaftsregister. Überall auf der Welt. Einmal als Finanzagentur, einmal als BRD, bla bla bla. Also eine ganze Litanei. Ja, das möchte ich mal sehen. Eine ganze Litanei, das habe ich auch erst ganz frisch. Ich muss mal gucken, ob ich mir da ein Lesezeichen gestern gemacht habe. Ach, jetzt muss ich eben mein Kabel anschließen. Also das habe ich auch noch nicht so gesehen. Ich weiß, Handelsregistereintrag in Frankfurt, 1990 gegründet, kann man nachlesen. Ne? Die haben also wirklich sogar eine Webseite. Aber die ist also wirklich in der ganzen Welt als Wirtschaftseinheit auch gelistet. Also ich habe Ihnen jetzt den Link rübergeschickt, der müsste jetzt da sein. Mhm. Das mit der BRD und so weiter. Also der Polizist, der ist also, habe ich auch gesagt, geben Sie mir doch einfach mal eine E-Mail-Adresse, da kann ich Sie immer dann und wann mal mit Informationen versorgen. die dann keiner einsehen kann von ihren Kollegen oder so. Und dann guckt er mich an und grinst da so. Und dann habe ich gesagt, okay, der ist noch nicht ganz so weit, aber ich denke mal, irgendwann wird er das machen. Habe ich auch zu ihm gesagt, ich sage, warten Sie mich, wenn die kommen hier mit dem Haftbefehl. Ich sage, Sie wissen, der Haftbefehl muss mit dem richterlichen Beschluss, der unterschrieben ist, hier mitgebracht werden. Ansonsten brauchen Sie gar nicht kommen. Ne? Ich sage, ich mag Sie gerne, aber da kann ich dann nicht einfach mitgehen. Ja, weil das ist einfach nicht rechtens. Und das steht in Ihren Gesetzen, das müssen Sie kennen. Ja, ein richterlicher Beschluss, ja, die Justizangestellte hat das ja unterschrieben. Ja, ich sage, das ist aber nicht der Richter. Ich sag, die muss das beglaubigen und eine Angestellte kann es sowieso nicht und Justizbeamtinnen haben wir ja nicht. Ich sag, also das ist alles Mumpitz. Die haben in Karlsruhe, da haben wir viele Bekannte, haben wir jetzt eine ganz neue Masche, die Polizei, die drucken sich die Haftbefehle selber und gehen los. Und mit einer Brutalität, das können Sie sich nicht vorstellen. Das juckt die gar nicht mehr. Weil die genau wissen, wir können sowieso nichts machen. Wer kann das bezeugen? Da haben wir hier einige. Das ist also der Rechtsanwalt, mit dem ich hier zusammenarbeite. Der hat sehr viele Kontakte in Karlsruhe, weil er auch da eine Zeit lang gelebt hat sozusagen. Und die haben ihm das mitgeteilt, dass jetzt im Moment geht sowas da wieder um und dass sie jetzt eine neue Masche haben. Man darf sich natürlich so ein Teil nicht kopieren. Die wollen einem ja noch nicht mal den richterlichen Beschluss zeigen. Auch wenn Sie sagen, weisen Sie sich mal aus, da zeigen die Ihnen nicht den Ausweis. Hier, der Vollstreckungsbeamte von meinem Auto, der hat mir, nachdem er mein Auto gefändet hat, hat er mich angeschrieben, letzte Aufforderung vor Wohnungsöffnung, weil ich wieder irgendwas bezahlen sollte. Da habe ich ihn angerufen und gesagt, Sie brauchen mich nicht hier ständig bedrohen, kommen Sie einfach mal vorbei. Ist doch kein Problem. So, und dann kam der, mache ich unten die Haustüre auf, da kam der rein. Ja, ich sage, dürfte ich dann mal Ihren Ausweis sehen? Da fing der an zu zittern, aber Sie glauben nicht wie. Fast wie ein Epileptiker. Ich sage, beruhigen Sie sich doch mal. Ich sage, einen Ausweis zu zeigen, das ist eigentlich Ihre Pflicht, dann müsste ich Sie eigentlich normalerweise gar nicht darauf hinweisen müssen. Dann müssen Sie von alleine machen, wenn Sie reinkommen, Ausweis zeigen. So, dann hat er mir den da hingehalten mit zittriger Hand, dass ich das gar nicht lesen konnte. Ich sage, dann wollte ich den so nehmen, da rief er den weg. Ich sage, hören Sie mal, ich kann das nicht lesen, wenn Sie so wackeln. Ja, und dann bin ich näher gegangen, dann hat er seinen Daumen über sein Bild. Ich sage, wenn ich das Bild noch sehen könnte, wäre ich froh. Ja, ich sage, ist in Ordnung, aber ist ja nur ein Dienstausweis. Ich sage, was möchten Sie denn jetzt von mir? Ja, Sie müssen das ja bezahlen. Und dann kramte er wieder in seiner Tasche. Ich sage, Sie wissen, dass Sie von mir kein Geld kriegen. Ich sage, das haben wir schon mehrmals erörtert. Sie haben von mir wahrscheinlich schon einen ganzen Ordner voll an Briefmaterial und Infomaterial, in welcher rechtlichen Lage Sie sich befinden. Ja, ich werde Sie dafür privat haftbar machen, was Sie hier machen. Das ist Nötigung, das ist Amtsanmaßung und. Ich sage, das ist eine ganze Litanei. Dreht er sich direkt um, macht die Haustür auf, geht raus. Ja, da werde ich jetzt einen Haftbefehl erlassen. Und das war's. Und daraufhin, 4 Wochen später, haben sie mein Auto zwangsversteigert. Haftbefehl hat er noch nicht erlassen. Hat er sich wohl überlegt. Wir haben den Bürgermeister hier angeschrieben, haben ihn darauf aufmerksam gemacht, dass ja die ganzen illegalen Machenschaften in seinem Namen hier vollzogen werden, weil überall steht ja der Oberbürgermeister der Stadt Mönchengladbach drauf. Ne? Keine Antwort. Gar nichts. Nichts. Hat ihn nicht interessiert. Die lachen sich über uns kaputt. Die wissen zwar, wir sind im Recht, aber die wissen auch, ja, lassen wir machen. Und wenn die so auf die Nerven gehen, dann kassieren wir die einfach ein. Wir haben mittlerweile jeder eine Patientenverfügung, dass sie uns nicht in die Psychiatrie reinstellen können oder hier mit Psychopharmaka vollballern oder sowas. Ne? Ich weiß nicht, ob das etwas nützt, aber vorsichtshalber haben wir die. Vorsorgevollmacht. Bitte? Man braucht doch eine Vorsorgevollmacht. Ja, ich habe so eine Patientenverfügung. Da stehen 3 Leute mit drauf. Vorsorgevollmacht. Eine Vorsorgevollmacht. Gucken Sie nach, was es ist. Wahrscheinlich schon. Einfach nachsehen. Ja, wo liegt der Unterschied? Gucken Sie im Internet nach, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, Patientenverfügung ist schon okay. Mir ist ja beides empfohlen worden. Woher kommt der Name Agabati? Ach, die ist schon uralt, die E-Mail-Adresse. Die muss ich irgendwann mal ändern. Agabati, ja, keine Ahnung. Habe ich damals damals. Hm? Ich habe damals mit so einem Schaman zusammengearbeitet und da hatten wir immer mit einer Party, weil dann weiß ich gar nicht mehr, was das war. Ja. Ich habe viele Tätigkeitsfelder. Ach Mann, ich weiß nicht. Wie ist Ihr Name jetzt? Hm? Wie ist Ihr Name? Pohlmann. Ist alles auf der Webseite drauf. Ach so, ja, habe ich. Ich sage, ich war schon geschockt von den Beiträgen, also weiter habe ich gar nicht geguckt. Und weil da 1, 2, 3, 4, 5, 6 steht, habe ich gedacht, das ist eine Fake-Nummer, so eine Verappel-Nummer. Und war ganz verwundert, dass sie dann tatsächlich drangegangen sind. Aber ja, schön, das freut mich. Hat mir auf jeden Fall was gebracht. Mal sehen, ob die zwei Herren mir weiterhelfen können. Und was machen Sie? Also Sie stellen dann einfach nur die Webseite zur Verfügung, dass die Leute ihre Fälle da deklarieren können. Ich mache auch mehr. Ich kann auch Strafanzeigen schreiben. Ich kann auch dies und das und auswerten natürlich, vergleichen und die Leute im Internet anprangern. Die Herrschaften, auch Rechtsanwälte, die nichts taugen, mit Kanzlei, mit Foto ins Internet stellen. Ja, hier, der Rechtsanwalt, der meine Tochter, das war ja ein Pflichtverteidiger. Ne? Ich habe den dann, der war ja bei der Verhandlung, bei der jährlichen Anhörung dabei im Mai. Und habe dann mit dem hinterher telefoniert und hat er mir auch genau das erzählt, was meine Tochter mir erzählt hat. Die Richterin war eigentlich nett und hätte eigentlich eingelenkt. Klinik nicht. So, und dann habe ich ihn dann später angerufen und habe gesagt, ja, dann kümmern Sie sich jetzt mal darum, dass meine Tochter Lockerungen bekommt. Das heißt mal Ausgang und so weiter, ne? Weil jede Therapie oder Aufenthalt beinhaltet die Resozialisierung und das beinhaltet natürlich auch Lockerungen, ne? Dass der Patient auch weiß, wenn ich mich jetzt gut verhalte, dann habe ich aber auch dafür eine Lockerung oder irgendetwas, ne? Und ich bekomme was dafür, dann, damit der Drang auch da ist, was zu tun. Aber da wird man nur fertig gemacht, da hast du gar keinen Bock, morgens auszustehen. Wofür auch? Weil du bist sowieso der Arsch. Du kannst alles super machen und trotzdem hast du nichts gemacht. Dann kriegst du nichts für. Dann hat er sich nie mehr bei mir gemeldet. Nie mehr. Der hat meiner Tochter in keinster Weise Hilfestellung geboten. Ich habe da zigmal angerufen, dann war er in der Konferenz, dann dies, dann das. Ja, ich sag, der hat ja meine Nummer, dann soll er mich bitte mal zurückrufen. Ich meine, das ist der Rechtsanwalt meiner Tochter gewesen. Das ist doch seine verdammte Pflicht, oder nicht? Machen Sie Foto von seiner Kanzlei. Ach, die sind in so einem riesen Haus. Meinen Sie, ein Haus soll ich fotografieren? Ja, einfach nur das Haus. Schild vorne, ne? Ja, Praxisschild und Haus. Fertig. Ja, genau. Er hat nichts getan für die. Wir haben auch damals gesagt, ich wusste nicht, was der Paragraph 63 im Einzelnen bedeutet. Ich bin kein Jurist, ne? Und hab ihn dann gefragt, ist er, und soll man dann jetzt Einspruch lieber einlegen? Nee, das ist schon alles in Ordnung. Nein, das ist schon okay. Wenn ich vorher gewusst hätte, was ich heute weiß, ja, dann hätte ich gekämpft. Dann hätte ich richtig gekämpft dagegen, gegen dieses Urteil. Naja, aber der hätte mich aufklären müssen. Naja. Strafanzeigen, in welcher Richtung schreiben Sie Strafanzeigen? Für alles Mögliche, oder? Ausstellung unrichtiger Gesundheitszeugnisse. Gegen den Gutachter. Dazu brauche ich die Gutachten, das kann ich besser schreiben. Am besten das letzte Gutachten schreiben. Ja, das, kopieren. Was er beim Gericht genommen hat, ne, am besten. Ja, sicher. Ja, das ist natürlich gut. Den haben wir natürlich mit in der Strafanzeige auch mit drin als Mittäter. Aber wie gesagt, ich denke mal nicht, dass wir da Erfolg haben. Ja, es geht aber, wenn man nachweisen kann, dass alle Gutachten falsch sind, weil ja schon die DSM und dieser ganze Quatsch falsch ist. Und auch der Weg der Psychiatrie ist ja ein Weg in die Todesnähe. Ja, so haben wir das, subtiler Mord. Haben wir das genannt. Mhm. Ja. Es ist auch bekannt, dass es so wirkt, wie es auf der Packung draufsteht und dass der Hersteller schon weiß, dass irgendwelche Gesundungsaussichten dort fehlen. Wenn es gesund machen würde, dann würde der Hersteller dankbar sein, es draufschreiben zu dürfen. Ja, genau so ist es. Da steht nichts irgendwie, hilft, unterstützt, stärkt, lindert. Es heißt nur, es schädigt. Und dann wird draufgezählt, wie es schädigt. Und diese Wirkungen werden garantiert. Und damit ist es deliktisch. Und die B-Farm in Bonn lässt alles zu. Da müsste ich auch Fotos von haben. Fotos von der B-Farm in Bonn. Was ist das denn, B-Farm? Gucken Sie nach. Die lassen alle diese Giftstoffe zu. Erst werden die Tiere zu Millionen Tode gefoltert und danach die Menschen. Ja, deshalb sind wir auch Vegetarier. Ich will damit auch nichts zu tun haben. Wie kann man den Tieren helfen, ne? Also das ist wirklich... Deshalb, durch diesen Stress mit diesen ganzen Instanzen, ja, hat man keine Zeit mehr, um sich wirklich um lebenswerte und wesentliche Dinge zu kümmern, wie zum Beispiel Tiere zu schützen. Wissen Sie, was ich meine? Das, was eigentlich zum Leben gehört, sich zu engagieren für die richtige Sache. Aber ich meine, okay, das ist auch eine richtige Sache, ne? Wie viele Tausende sind davon betroffen, von denen keiner weiß? Wie viele sind schon gestorben, von denen keiner weiß, ne? Die auch nicht gekämpft haben oder wie auch immer, die gar keine Verwandten oder Familienangehörige mehr besitzen. Das ist so traurig. Darüber darf ich gar nicht nachdenken. Ich kann manchmal nicht schlafen. Nicht nur deshalb, ich habe auch hier, wenn es schellt, dann habe ich schon Panikattacken. Dann denke ich, ah, jetzt sind sie da. Ja? Man hat schon hier vorne zur Straße hin gar kein Licht mehr an, damit gar keiner denkt, dass man überhaupt zu Hause ist. Das ist ja schon paranoid. Aber genau das wollen die. Wie viele Seiten hat das Gutachten? Bitte? 30 Seiten Gutachten? Ja, mindestens. Also ich glaube schon, ja. Das muss ich raussuchen. Also das habe ich hier irgendwo abgeheftet. Haben Sie einen Scanner? Ich fertig und scanne das ein. Ja. Und schicke Ihnen das dann. Aber da müssen wir schon auch vertraulich behandeln, ne? Ja. Weil da steht ja wirklich so viel Mist drin. Also ich bin manchmal schäme ich mich, so ein Scheißding da irgendjemandem zu zeigen. Weil wenn man das liest, dann denkt man, was ist das denn für ein Monster? Der kann sie nicht alle haben, derjenige. Mhm. Also ich habe geheult, als ich das gelesen habe, ne? Und mir wollten sie das natürlich nicht aushändigen, aber der Rechtsanwalt hat mir das dann in Kopie zukommen lassen. Also vom Gericht habe ich gar nichts mehr gekriegt. Ich habe mir jetzt von meiner Tochter eine Vollmacht unterschreiben lassen, dass ich also alle Rechte habe, sie zu vertreten, ob das Aufenthaltsbestimmungsrecht ist, für gesundheitliche Fragen, dass ich Unterschriftenvollmacht habe und. Die wollen jetzt meine Tochter gegen mich aufhetzen und kommen dann immer an mit, ja, bist du jetzt erwachsen oder bist du nicht erwachsen? Brauchst du immer deine Mutter, damit die für dich alles hier regelt? Also kannst du das ja doch noch nicht, ne? Dann brauchst du ja doch noch einen Betreuer. Ja, dann können wir ja mal einen Antrag für einen Betreuer stellen. So. Wahnsinn, oder? Wichtig, dass Sie nicht alles glauben, was im Internet steht. Das mit Weltbevölkerung, Chemtrails, Hab. Man muss ja gucken, was das für Ursachen hat und nicht, was andere darüber schreiben. Die schreiben gerne etwas Böses über alles Große, über alle großen Ereignisse. Wenn sie vom Staat sind, dann sind sie natürlich bösartig und müssen bekämpft werden. So einfach ist das auch nicht. Nee, also da bin ich überhaupt nicht so ein Typ für. Nee. Ja, aber eben etwas. Ich bin da schon informiert über Jahre. Also 96 war das erste Mal, dass ich überhaupt damit in Kontakt gekommen bin. Und ich bin auch kein leichtgläubiger Mensch. Und ich mache die Sachen auch mit mir selber aus. Also mich interessiert auch die Meinung anderer Leute dann nicht. Also ich mache mir erstmal mein eigenes Bild. Stellen Sie mal vor, es würde jemand auf die Idee kommen, eine Webseite über Autoabgase zu machen. Bitte? Stellen Sie vor, es würde jemand auf die Idee kommen, eine Webseite über Autoabgase zu machen. Und das wäre alles Absicht. Ja. Ja, genau. Das kommt bestimmt auch noch. Mhm. Ja, natürlich. Die müssen natürlich immer Themen in die Welt setzen, damit die Leute was zu tun haben. Ne? Damit sie sich auf die wirklich wesentlichen Sachen nicht mehr konzentrieren. Es ist jetzt 21.24 Uhr. Rufen Sie mal den Herrn Herrlein an. Herrn Herrlein, okay. Ja. Okay, dann verbleiben wir so. Ich schicke Ihnen als allererstes das Gutachten. Ja. Und dann können wir ja nochmal in Kontakt treten. Sie haben ja jetzt auch meine Nummer. Ja. Wenn irgendwas sein sollte, wenn Sie irgendwas Wichtiges für mich haben, rufen Sie bitte an. Oder meine E-Mail-Adresse, dann können Sie mir auch schreiben. Also meine E-Mail schicke ich eigentlich fast jeden Tag. Ja. Ja? Ja, gut, auf Wiederhören. Auf Wiederhören.